Lektion 10, Übung E, C. Beispiel. Noch eine Stunde bis zur Ankunft? Ja, die Ankunft ist in einer Stunde. Ja, die Ankunft ist in einer Stunde. Ja, die Ankunft ist in einer Stunde. Bitte beginnen Sie. Noch eine Stunde bis zur Ankunft? Ja, die Ankunft ist in einer Stunde. Noch eine Woche bis zur Abfahrt? Ja, die Abfahrt ist in einer Woche. Noch zwei Tage bis zum Termin? Ja, der Termin ist in zwei Tagen. Noch ein Jahr bis zum Beginn? Ja, der Beginn ist in einem Jahr. Noch 10 Minuten bis zur Besprechung? Ja, die Besprechung ist in 10 Minuten. Noch eine halbe Stunde bis zur Pause? Ja, die Pause ist in einer halben Stunde. Danke.